Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo zusammen und mit dem Mann, der noch weniger Gnade als John Rambo kennt, dem Sawmaniac. Wovon redest du? Was ich Gnade kenne ich nicht. Genau. Was haben wir denn heute für Plätzchen gebacken? Predator-Plätzchen. Predator-Plätzchen. Ja. Letzte Woche Alien und diese Woche Predator. Predator. Weil egal wer da gewinnt. Get to the chopper. Wir verlieren. Wir verlieren, ja. Genau. Ja, wobei, das war ja nicht, das war ja AVP. Das ist AVP. Alien vs. Predator. Genau. Hatten wir das gemacht? Ja. Ich habe Goldfischgedächtnis. Wir haben letzte Woche in unserem zweiten Alien-Podcast haben wir über AVP gesprochen. Okay. Ja. Ja, wie gesagt, das Goldfischgehirn vom Sawmaniac funktioniert auch nicht immer. Predator von 1987, 86. Ich werde jetzt mal vollkommen vorbereitet den Predator Wikipedia-Link öffnen. 1987. Ja. Yep. Und wurde 1988 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert. Ja, damals war das noch so. Lustigerweise, was man immer wieder vergisst, Predator ist von einem uns sehr bekannten Regisseur. Ja. Na, der eigentlich für eine andere sehr, sehr ikonische Filmreihe gemacht. Also Predator ist von John McTiernan und der hat halt den besten Weihnachtsfilm aller Zeiten gemacht. Stirb langsam. Stirb langsam. Stirb langsam. Sehr, sehr geil. Also für mich ist erst dann Weihnachten, wenn ich Hans Gruber vom Dach fallen gesehen habe. Kommando 2. Kommando 2? Was ist das denn jetzt für... Arnold Schwarzenegger? Ja. Kommando? Ja, den ersten kenne ich, aber den zweiten... Achso, das stimmt, das sollte eigentlich Kommando 2 werden, ne? Richtig. Das war aber... Ja, stimmt. War Kommando auch von John McTiernan? Werden wir gleich wissen. Werden wir gleich wissen, weil ich ja jetzt auf den John McTiernan Link klicke und nachgucke. Nein. Nein, ist er nicht. Also John McTiernan hat Nomads, Tod aus dem Nichts, nie gesehen. Predator, Stirb langsam, Jagd auf Rote Oktober, sehr geil. Sehr Medicine gut. Man, auch sehr geil. Last Action Hero, ich mag den Film. Stirb langsam, jetzt erst recht. Oder Stirb langsam 3. Der 13. Krieger, Thomas Crown Affair, Rollerball nicht gesehen. Basic, hinter jeder Lüge eine Wahrheit. Den habe ich auch nicht gesehen. Also Thomas Crown Affair mochte ich. Ja, ja, ja. Den ersten, also das Original und das Remake mit Pierce Brosnan und Rene Russo. Schöner Film. Aber wir sind ja bei Predator. Richtig. Was ist Predator? Predator ist der Film über den Vietnamkrieg, in dem die Amerikaner dann doch noch gewinnen. Ja, aber das Ganze machen sie in Mittelamerika. Ich hätte fast Südamerika, also Mittelamerika. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist... Weil es ist Vietnam, es ist komplett Vietnam. Also Ani, der dann im Film Dutch heißt. Warum auch immer? Weil er Holländer ist. Nein, ist er nicht. Nein? Also er heißt aber auch Schäfer, ne? Also ja. Major Dutch Schäfer. Ja, also diesen total amerikanischen Namen. Ja. Wahrscheinlich haben die das gemacht, Arnold Schwarzenegger. Das ist halt das Lustige. Jetzt Abschweifen gehört ja zu den Geekplätzchen dazu. Ich habe das, als ich in England gewesen bin, habe ich mich mit denen unterhalten und die konnten das überhaupt nicht verstehen oder die haben das gar nicht so gesehen, dass für uns die Filme ein bisschen weniger käsig gewesen sind als für die. Weil bei uns ist halt Arnold Schwarzenegger von Thomas Danner synchronisiert worden und klang halt nicht so komisch, wie er halt im Original klingt. Ja, weil er eben nicht Englisch mit österreichischem Akzent spricht. Ne? Ja. Also er hatte nicht Get to the Chopper, sondern ne, wir haben halt eine wunderbare Synchronisation gehabt, die auch sehr, sehr gut ist. Aber das ist so ein bisschen, wie die Amerikaner nicht verstehen können, was wir am Ende von Rocky immer so lustig finden, an Adrian. Wobei man sagen muss, wenn man sich Rocky anguckt, es ist Rocky 2. Weil ja, da ist die Stimme so cool. Beim ersten brüllt der ganz normal. Ja. Das ist quasi in der Rückblende ist das so komisch. Von Thomas Danner synchronisiert worden. Ja, also Predator. Das war aber nicht Arnold Schwarzenegger. Ja. Das war. Ja. Ja, der ungläubige Blick, als ich sagte, Arnold Schwarzenegger ist einer der wenigen deutschen Schauspieler oder deutschsprachigen Schauspieler, die sich nicht selber synchronisieren. Mhm. Ich würde es fast der Einzige sogar, ne? Oder? Also kann ich jetzt nicht direkt sagen. Ich weiß nur, dass Kurt Jürgens damals in seinen Verträgen drinstehen hatte, dass er sich in allen Sprachen, die er beherrschte, okay, sich auf jeden Fall selber synchronisierte. Hm. Das heißt, wenn man zum Beispiel Der Spion, der mich liebte, guckte, dann hast du im Englischen, im Kurt Deutschen, Jürgens, im Italienischen und im Französischen spricht jedes Mal Kurt Jürgens. Ja. Weil Kurt Jürgens das nicht wollte, dass irgendwer das synchronisiert, coole Sache eigentlich. Also ich sag mal, also alles, was er beherrschte, wollte er dann auch selber, also man sieht das ja zum Beispiel. Also ich gehe durch Christoph Waltz. Also zum Beispiel Gerd Fröbe ist zum Beispiel in Goldfinger zum Beispiel im Englischen, ist überhaupt nicht zu hören. Ach so, weil sein Akzent dermaßen stark war, dass ein anderer britischer Schauspieler, der ist im Englischen da zu hören. Man sieht Gerd Fröbe, aber du hörst Gerd Fröbe da nicht. Das wusste ich gar nicht. Ja, weil der Akzent war zu stark. Also, do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Das ist gar nicht Gerd Fröbe. Das ist nicht Gerd Fröbe. Ach so. Siehst du? Obwohl es hier gar nicht nach... Ja. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt die Blu-ray oder noch die DVD zum Beispiel von Der Spion, der mich liebte, sich zum Beispiel mal nimmt und du kannst da durchswitchen. Und dann hast du den italienischen Ton, du hast einen französischen Ton und so. Du hast jedes Mal Kurt Jürgens. Okay. Also der wollte das auf gar keinen Fall. Ja. Also wie gesagt, sie gehen halt in dieses aus irgendeinem Grund ist da, warum sind die eigentlich da? Also da wird ein Minister von Rebellen abgeschossen worden in diesem Land. Ja. Wird, glaube ich, überhaupt gesagt, warum? Also welches Land? Mittelamerika, Dschungel? Minister ist, die werden da jetzt als, als Spezialeinheit reingeschickt. Weil die Green Beret, die da drin gewesen sind, die haben es irgendwie nicht hinbekommen. Also es ist ein fiktiver Staat. Ja. Also es ist jetzt kein Es ist quasi Corto Maltese nach dem Motto. Richtig. Es ist ein fiktiver Staat. Ich glaube, das ist sogar der gleiche Staat, glaube ich, wie aus Kommando oder sowas. Die haben sich damals immer so ein Land ausgedacht. Okay. Das muss dafür herhalten. Okay. Auf jeden Fall ist es ein Dschungel. Ja. Es ist ein Dschungel und Arnold und das Kommando. Der Witz ist im Grunde genommen dabei, es ist ein Kommandofilm. Da ist jemand und ihr geht den rausholen. Ja. So, ist ein Kommandofilm und in den bringt man jetzt dieses Science-Fiction-Element unter mit dem Predator, dessen Hauptwitz ja eigentlich darin besteht, dass er unsichtbar ist. Ja, ja. Ja. Weil das ja damals war es ein geiler Effekt. Ja. Also, das ist auch heute noch ein geiler Effekt. Ich wollte sagen, also, er sieht heute noch sehr, sehr gut aus. Ja, ja. Vor allem, also es gibt ja zwei Effekte, die durch diesen Film so ikonisch sind. Also wenn ich diese Effekte sehe, Hitzebild und diesen Unsichtbar-Effekt, dann denke ich sofort Predator. Mhm. Also die Jem'Hadar waren für mich Predators bei Deep Space Nine, weil ne, die hatten halt auch diesen Unsichtbarkeitseffekt. Mhm. Aber das... Für mich ist das Predator, eindeutig. Das ist wie dieser, sag ich mal, Formwandler. Ja, das ist immer T2. Ja, absolut. Ich meine, das ist ja, weil du sagtest in Deep Space Nine, das ist ja sogar die Software aus T2. Ja, natürlich. Das wäre Deep Space Nine, Odo, ne, dieser Formwandler Odo wäre undenkbar gewesen, wenn die nicht damals für relativ kleines Geld die Software aus Terminator 2 lizenziert hätten. Genau, die haben Carolco die Software für diesen Effekt abgekauft. Paramount hätte sich das selber fürs Budget nicht geleistet. Weil Carolco, glaube ich, pleite gegangen ist, oder wie war das? Die hatten noch Zahlungsprobleme, da war doch irgendwas. Irgendwie sowas. Ja, das ging schon stark in diese Richtung. Also sie hatten ja mit T2 richtig Kasse gemacht, aber dann ging es ja auch bergab. Wie gesagt, also die Software, die uns Odo beschert hat, ist die Software, die den 1000, ne? T1000 ermöglicht hat. Ja. Ja, also der Film ist im Prinzip, die gehen durch den Dschungel, suchen halt diese Vermissten, finden nichts und werden halt einer nach dem anderen von dem Predator weggefrühstückt. Das ist im Prinzip die Geschichte von dem ganzen Film. Dann ist da diese das ist Alien mit unsichtbar. Diese Verbindungsfrau, ne, die halt kein bisschen an die eine aus Rambo erinnert, ne, weil da gibt's halt in Rambo 2 gibt's halt auch die Frau, die halt die Verbindungsfrau ist, ja, und auch zusammen mit dem Hauptprotagonisten die einzige Überlebende darstellt. Ja. Jedenfalls am Ende natürlich der Predator wird halt besiegt. Ja, das Interessante ist, dass Arnold und diese Gang, die marschieren ja mit jeder Menge Technologie da erstmal auf. Ja. Also legendär, ich glaube, diese Minigun, der irgendwie, der kann im Stehen diese Minigun schießen. Ja. War das auch in dem Film schon? Das war, glaube ich, auch schon in dem Film. Okay. Auf jeden Fall, das Interessante dabei ist... Ja, Jesse Ventura in einem seiner... Der Punkt ist der, den Predator besiegst du nicht mit Technologie. Nein, weil der Predator halt Technologie... Der Predator wird besiegt, indem Arnold sich im Schlamm wälzt. Genau, der Predator wird nämlich nicht durch Hightech, sondern durch ultra Mittelalter Steinzeittechnologie. Weil er wälzt sich im Schwamm, im Schlamm. Ja. Und dadurch funktioniert nämlich die Hitzesicht nicht mehr. Genau. Und der Predator sieht ihn halt nicht. Ja. Und, die urkörperliche Kraft von Arnold. Genau. Du brauchst keine Miniguns, M16, Granaten, egal. Und dann kommt halt ganz zum Schluss, weil der klassischen Hollywood-Trope folgend zeigst du das böse Monster erst ganz am Schluss, was sie hier halt in doppelter Hinsicht machen. Zuerst hast du halt diese unsichtbare Figur, ne, die halt eigentlich nur durch diese Laserpointer-Geschichte, durch diesen Ziellaser ist, durch diese Thermalsicht und dann siehst du den erst und dann hast du eigentlich nur diesen komischen Helm. Mhm. Und dann ganz zum Schluss hast du halt diesen Reveal, dass du halt dieses sehr ekelhaft aussehende Monster halt. Ja. Was aber cool gemacht ist. Also, ne? Aber es ist halt eklig. Es ist halt, ja. Das Interessante. Ich habe halt immer noch diese Lache, weil dann im Prinzip, weil jeder Predator verfügt im Prinzip über einen I-Win-Button. Mhm. Weil der tippt dann was an seine Hand und dann sieht er halt ein paar Symbole und fängt halt an zu lachen und ist da. Du siehst halt, wie es bei Dutch rattert und irgendwann wird ihm klar, ja, Countdown, und jetzt rennst du verdammt nochmal weg. Ja. Ja, thermale Explosion, vor der kann man weglaufen, wenn man Arnold Schwarzenegger ist. Ja, bei Arnold kann das. Arnold kann das. Na, also, es ist einfach ein geiler Film. Ja, ja. Na, also, allein für die ganze Atmosphäre, die er aufbaut. Und er besitzt einfach diese Gradlinigkeit als Actionfilm, die so wahnsinnig typisch ist für die 80er Jahre. Ja, das ist so. Also wir haben dieses Minimum an Plot und einfach durch. Ja. Deswegen, weil sich das immer so gut du hast halt, das weil du hast, dabei, ne? Du hast halt Action Jackson hast du dabei, beziehungsweise Apollo Creed hast du dabei, du hast Jesse Ventura dabei, du hast Arnold Schwarzenegger dabei, heute wäre garantiert noch Jason Statham und The Rock wäre garantiert heute auch noch bei so einem Film dabei, also hundertprozentig. The Rock macht das im Alleingang. ja, aber das ist gerade dieser Punkt, dann machen wir diesen leichten politischen Aufhänger, also so Rambo 2-mäßig. Ja, es war ja so ein bisschen die War on Drugs Zeit, das war ja 1987, da haben sie ja in ganz, ganz viele War on Drugs Südamerika Einsätze damals gehabt. Einerseits das und andererseits eben auch dieses, deswegen sagten wir das zu Anfang, ist dieses Amerika ist wieder da. Also Amerika war ja gerade dabei, diese ganzen Sachen zu gewinnen, die man aber zwischenzeitlich mal so verloren hatte. Ja. Ja, also einmal mit Rambo durch Afghanistan durch, dann ist die Geschichte geklärt. Ja, Rambo gewinnt jetzt quasi für die Amerikaner den Afghanistan-Krieg nochmal. Ja. Nee, den Vietnam-Krieg hat er nochmal gewonnen. Ja, aber ne, also erst wir gewinnen sozusagen nachträglich nochmal Vietnam sozusagen in Rambo 2 und in Rambo rächen uns dann auch noch an diesen Politik-Geheimdienst-Typen, die damals verhindert haben, dass Amerika gewonnen hat, nach dem Motto. Ja, wenn er da dann durch war, dann hat er noch, dann holt er noch Afghanistan im Alleingang, ja, was er liegen gelassen hat, erledigt dann Timothy Dalton. Ja, das lustige Motto. Trivia übrigens. Ja. Derjenige, der den, also ursprünglich sollte Jean-Claude Van Damme oder hat anfangs den Predator, den Predator gespielt. Das wurde dann durch Kevin Peter Hall, der halt 2,20 Meter groß ist, gemacht. Und der fliegt lustigerweise, der spielt auch den Piloten, der Dutch am Ende rausfliegt. Also der Predator ist halt, ja, hat ihn gar nicht besiegt. Ist halt einfach nur. Ja, ja. Also ich meine, das ist, wie gesagt, das ist so, Arnold im Alleingang. Hm. Ja, das war eben, wie gesagt, diese Zeit. Also ja. Stallone im Alleingang und Arnold im Alleingang, mehr brauchen wir nicht. Und natürlich der One-Liner aus dem Film. Jeder Schwarzenegger-Film aus den 80ern hat einen One-Liner. Oder generell eigentlich jeder, auch aus den 90ern. Ne? Hasta la vista, Baby. Ich komme wieder, nur auf Videokassette. Running Man. Oh ja. Wenn es blutet, können wir es töten. Das ist halt, ne? Genau. Predator. Ja. Wobei das Blut, habe ich auch gerade gelesen, das ist fluoreszierendes aus Knicklichtern vermischt mit Gleitgel. Fand ich auch sehr interessant. Ja, gut, ich meine. Na gut, warum nicht? Hin. Kann man alles machen. Immerhin. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber ja, gut. Aber ich meine, Knicklichter, die haben ja auch noch, wenn sie blau leuchten. Ja. Was ist das? Blaues Licht. Was macht das? Leuchtet blau. Genau. Ah, okay. Genau. Was ja eigentlich aus heutiger Sicht politisch nicht ganz korrekt ist, weil der Afghane da als vollkommen behämmerter Vollidiot dargestellt wird. Genau. Sind Sie Tourist? Ich bin kein Tourist. Hallo? Ja, klar. Tourist. Ja. Tourist. Ja, klar. In Afghanistan. Sind Sie Tourist? Ja, das ist so... Ja. Der Film hatte natürlich, also der war, ne, obwohl er dann relativ schnell indiziert worden ist, was ja Quatsch war, so einen Film zu indizieren im Master ab 18, dann ist es gut, aber da war man damals noch ein bisschen unentspannter, was das angeht. Mhm. Man hat ja auch Scarface für Sachen, die man gar nicht sieht, indiziert, was eigentlich Quatsch ist. Das Interessante ist auch, wenn man zum Beispiel mal drüber schaut, und ich glaube, das hat viel zur Wirkung auch beigetragen, des Films. Mhm. Er ist kein langer Film. Nee, gar nicht, ne? Also der dauert 90 Minuten oder was dauert der? 107. Ja. 107, immerhin. Ja. Also das ist kein langer Film. Der ist wirklich reduziert auf das, was es da gibt. Ja. Wo du gerade sagtest hier, von wegen, gibt immer die One-Liner und so. Mhm. Wenn man guckt, die Schauspielerin, die diesen Kontakt spielt, ja, die kennt Arnold. Okay. Das ist die gleiche Schauspielerin, mit der er durch Running Man gelaufen ist. Ach, das ist die... Okay. Ja, ja. Ich meine, sonst so von der anderen Seite der Kamera, Joel Silver als Produzent. Hm, ja, das sind halt die üblichen Verdächtigen. Und das halt Alan Silvestri macht den Soundtrack. Ja. Noch Fragen? Ja, gut, damals war das jetzt noch nicht so die ganz, ganz gut, der große Name, aber ja. Natürlich, so ein erfolgreicher Film braucht eine Fortsetzung. Also man hat ja damals schon in den 80ern witzelnd von Rambo 18 geredet, obwohl Rambo gar nicht so viele Fortsetzungen hat, aber man hatte halt immer so dieses Narrativ, die Hollywood, die Filme, die werden bis Ultimo fortgesetzt, ne? Gerade diese Action-Dinger, da gibt es dann 28 Teile von. Ich glaube, die hatten, glaube ich, in Zurück in die Zukunft 2 gab es was? Jaws 20? George 6? Oder ich weiß es nicht. Der Witz an der Sache, ganz kurz dazu. Der Film in diesem. War ja 3D zurück, und der war. So war der Film hieß im Englischen This Time It's Really, Really Personal. Der Witz ist, Jaws 4, das ist dieser mit Michael Caine, an den sich niemand erinnert. Weil gut, wer will sich schon an Jaws 3D erinnern, will sich auch keiner, aber egal. Es gibt nur einen. Jaws 4. Der Untertitel war This Time It's Personal. Also, es befruchtet sich gegenseitig. Ja. Aber wie gesagt, Rocky 18. Ja. Also für die Leute, die Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das nicht wissen. Jaws ist der weiße Hai. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Weil genau. Und nicht weiter gucken als zwei. Ja, ich würde noch nicht mal zwei gucken. Also bei mir reicht schon Teil 1. Teil 1, es gibt nur einen Jaws. Das ist halt, ich bin ja auch einer von den Leuten, die für viele Leute Ketzer sind. Ich persönlich finde, Rambo sollte man nach Teil 1 vergessen. Also es gibt für mich auch nur einen ersten Rambo, weil... Also ja, ich meine, der Punkt ist einfach, was wir als Rambo 1 oder Rambo bezeichnen, heißt First Blood. Ja. So, das ist First Blood. Ja. Das, was wir als Rambo 2 bezeichnen, ist eigentlich Rambo. Ja. Das heißt, das ist was ganz anderes. Also es ist irgendwie, das ist der Parallelwelt Rambo, der nicht unter PTSD leidet, also der hat nicht unter posttraumatischen Stresssyndrom, und wo die Welt irgendwie ein bisschen anders gelaufen ist, weil das ist der Alternativwelt Rambo. Aber irgendwie. Interessant, wenn du dir die Bücher durchliest von Rambo, also es folgt das auch, aber irgendwie Thomas Morell, das erste Buch, danach hätte er eigentlich aufhören sollen, aber ist egal. Es ist eine andere Zeit, man merkt das. Es ist auch ein anderes Franchise. Wir sind ja bei Arnold. Wir waren ja bei Arnold. Der nicht in Predator 2 auftaucht. Ja, das ist seltsam, ne? Also irgendwie normalerweise... Normalerweise hätte er da sein müssen, weil das war ja in diesen Serien so... Ne, weil Arnold ist ja nicht Jim Carrey. Arnold macht ja seine Fortsetzung selber, normalerweise. Ja, ne? Terminator 2, So viel Fortsetzung mit Arnold gibt es gar nicht. Nee, fällt mir auch gerade auf. Also, Arnold macht seine Fortsetzung selber. Terminator 2, Terminator 3. Terminator 3, Terminator 4, ja. Also Terminator Salvation, Terminator... Kenn ich nicht! Gut, Expendables fehlt nicht. Expendables ist... Na, ist egal. Ist egal. Also auf jeden Fall... Gut, aber wenn du halt nicht... wenn du halt schon nicht mega... Super Action Hero Arnold Schwarzenegger hast. Ja, da musst du natürlich, du musst ja eins drauflegen. Da brauchst du ja den ultra super krassen. Ich weiß nicht, wen nehmen wir denn dann? Wir nehmen diesen ultra krass hart abgedrehten Typen aus Lethal Weapon. Ah, Mel Gibson, das wäre für. Der aber irgendwie keine Zeit hatte. Achso, der hatte keine Zeit. Ja, wen nehmen wir denn dann? Murtaugh oder was? Ja. Wir nehmen Danny Glover. Ja. Euer Ernst? Ja. Weil wir tauschen einen Dschungel gegen den anderen. Den Dschungel mit. Diesmal ist es der Großstadtdschungel. Genau. Der Dschungel aus Stahl, Beton, Glas. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Predator 2 spielt irgendwie in Demolition Man. Also im Anfang von Demolition Man. Weil da wird irgendwie. Ja, ja. Also das. Ich sag mal so, in gewisser Weise. Also nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart, ne? Da wo er halt einge. Ja, also es ist Danny Glover und Danny Glover ist Polizist und er ist Polizist in L.A. Obwohl, wir haben denselben Predator wieder dabei, also wieder Kevin Peter Hall. Kevin Peter Hall ist irgendwie so ein bisschen. Meinst du, ich als Star Wars-Fan vergesse jetzt, wie nochmal der Darsteller von Chewbacca heißt, ne? Ich habe den Namen vergessen. Tja. Wie hieß der nochmal? Du bist der Star Wars-Fan. Auf jeden Fall ist der auch einer von den Leuten, die eigentlich nur wegen ihrer Körpergröße gecastet worden sind. Ja, das ist Peter so. Peter Mayhew. Genau. Ne? Mit David Prowse. Genau. Ja, dasselbe. Aber wir haben halt auch alte Bekannte aus Schwarzenegger-Filmen. Ne? Bill Paxton zum Beispiel. Aus Alien und aus Terminator 1. Mhm. Und wir haben Gary Busey. Gary Busey ist grundsätzlich... Das kann eigentlich immer nur gut werden, wenn du Gary Busey hast. Und Frau 80er Actionfilm Latina schlechthin, Maria Conchita Alonso. Die muss ja überall... Also die ist halt für mich sehr, sehr ikonisch 80er. Ja, weil in Running Man. Ja, ja, klar. Und... Hier halt auch. Ja, ja. Das ist noch so eine gewisse Verbindungslinie. Mhm. Ja. Aus dem Dschungel in den Dschungel. Mhm. Das ist ein anderer Film. Aber ist halt, wir haben halt den hitzköpfigen Detective Mike Harrigan und es werden halt in einem Gangkrieg werden halt Leute sehr, sehr krass hingerichtet. Also wirklich abgezogen. Und das hat er in Teil 1 schon gemacht, dass er im Prinzip seine Beute wie so Vieh an Haken an den Füßen aufgehangen hat. Ja, das ist das Interessante überhaupt an diesem Predator überhaupt. Mhm. Weil wir das letzte Mal und davor über Alien, sage ich jetzt im mal. Im ersten Teil wird ja noch gar nicht klar, was machen die genau, da? Warum tut ihr das? Weil das Interessante ist, weil wir da jetzt letzte Woche und davor über Alien gesprochen haben. Ja. Bei Alien ist das so ein Teil dieses Fortpflanzungssystems. Das Alien ist ja eigentlich der Predator, nicht böse. Das Alien ist rein instinktgesteuert. Mhm, so ein Tier. Ja, und da gehört das sozusagen zur Überlebensstrategie. Mhm. Der Predator ist aus Sport unterwegs. Ja, also Initiationsritual eigentlich. Ja, es ist jetzt kein Sport im Sinne von so wie die Leute, die auf Safari gehen und da Tiere abknallen, sondern es ist halt eher vergleichbar mit bei eingeborenen Stämmen, die halt wirklich als Initiationsritual irgendwas machen müssen, genau. Zum Beispiel auf diese Jagd gehen müssen. Also ist ja wirklich fast was Rituelles. Genau. Also bei den Studentenverbindungen, die müssen saufen und der Predator muss mal ein bisschen Trophäen einsammeln. Muss halt Trophäen einsammeln, genau. Ja. Und dieser Predator tut das in L.A. In L.A. Wo große Unruhen stattfinden, vor deren Hintergrund das Ganze stattfindet. Genau. Genau. Und während der Dreharbeiten gab es nämlich tatsächlich Unruhen. Ja. Die da nämlich dafür gesorgt haben, dass die Produktion teilweise unterbrochen und ausgewichen ist. Weil das waren nämlich, das weil damals das, das die, sind, die... Das sind diese L.A. Riots von Anfang der 90er. Ja. Ich habe den Namen vergessen. Wie hießen die nochmal? Ganz berühmt. Da ist doch der eine... Meinst du, ich käme jetzt auf den Namen? Ich komme immer nicht auf den Namen, wenn ich es gerade höre. Aber das sind Rodney King? Rodney King war es, genau. Das sind die Rodney King-Unruhen. Wo es Unruhen gab, dadurch, dass der Afroamerikaner Rodney King von der Polizei erschossen worden ist. Ja. Ja, und also wir sprechen hier von 1991. Ne? Ja, ja. Erschreckend. 90. Ich meine, es ist erschreckend, wie die Szenarien sich offensichtlich nicht ändern. Ja, also ich habe Many Saints of New York geguckt auf HBO da geht es halt um Riots in New York und das ist halt auch eigentlich eine... Ja, also es geht, wie gesagt, vor diesem Hintergrund passiert das und... Ursprünglich sollte es halt... Lustig, John McTiernan hat abgelehnt, ihm wurde das auch angeboten, der wollte Jagd auf Rote Oktober machen. Schwarzenegger sollte auch einen Auftritt haben, aber er war gerade mit Terminator 2 beschäftigt. Ja, ja. Und Das ist eigentlich das Interessante dabei, dass man geguckt hat, man hat diesen Film gemacht, ja, wissend, dass man Arnold eben nicht haben konnte, weil er war mit T2 beschäftigt. Das ist so interessant, weil heutzutage würde man denken, okay, dann schieben wir das Ding einfach irgendwie um ein Jahr oder ein halbes oder so, damit wir Arnold wieder haben können. Ja. Ja, wenn man bedenkt, dass sie, glaube ich, bei irgendeinem X-Men oder so, da haben sie, glaube ich, bei dem zweiten X-Men-Film, ich weiß es nicht. Nach den ersten drei, dann kam diese neue Auflage nochmal. Ja. Da haben sie, glaube ich, doch den zweiten, da haben sie die Dreharbeiten verschoben, damit Jennifer Lawrence wieder Zeit hatte. Okay, keine Ahnung. Ja, also man würde eigentlich denken, komm, wenn du Arnold haben kannst, lass einfach schieben. In dem Fall nicht. Wir machen ein anderes Setting und Also Captain Peter Hall hat den Predator wieder gemacht und ich lese gerade, der ist 5 Monate nach den Dreharbeiten verstorben. Ja, ja, ja. Sollte ursprünglich in New York spielen. Es wirkt auch teilweise ein bisschen sehr New York-mäßig. Gerade später dieses, wo sich der Predator von Haus zu Haus im Prinzip kämpft. Das hat für mich eher was von New York Großstadtdschungel mit diesen Alleys. Wo der dann von einem Haus in das andere reinspringt und sich da in dem Badezimmer quasi selber heilt. Und Ja. Also ich meine, es wäre lustig gewesen, wenn der Predator sich durch die Suburbs von Los Angeles gearbeitet hätte. Aber da stehen die Häuser weiter auseinander, da ist damit sich Tarn ein bisschen schlecht. Und ich glaube, also da setze ich dann mein Geld auf die Suburbs von Los Angeles. Der stirbt, glaube ich, an Langeweile oder so. der steigt in sein Raumschiff und fliegt wieder weg, weil ihm das einfach zu öde ist. Ja. Also Die weil Sache die Desperate ist, Housewives da. Naja, egal. Ich hatte jetzt andere Suburbs im Kopf gehabt und da, Ist ein recht anderer Film, muss ich sagen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe lange, lange Zeit und eigentlich fast bis heute, mir gefällt Predator 2 eigentlich besser als Predator 1. Okay. Das ist halt irgendwie, ich mag 2 eigentlich lieber. Also ich muss sagen, ich finde sie einfach sehr unterschiedlich. Ja, ja. Und deswegen mag ich beide. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, den ersten, wenn man den guckt, das ist ein Arnold-Film. Das ist irgendwie immer so eine andere Kategorie, wo man sonst sagen will, boah, das ist doch irgendwie total doof, aber dann ist es ein Arnold-Film und dann ist es irgendwie wieder, dann ist es wieder cool. Also wenn man zum Beispiel guckt, es gilt an sich fast für alle Arnold-Filme. Also End of Days ist zum Beispiel. Ist trotzdem ein Arnold-Film. Wir hatten ja dieses Ding, die Unterhaltung, dass wir den Unterschied zwischen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Ja. Arnold Schwarzenegger ist ein Darsteller und Sylvester Stallone ist ein Schauspieler. Wenn ich Rocky gucke, denke ich nicht an Rambo. Und ich denke auch nicht, da ist jetzt Sylvester Stallone. Und wenn ich Rambo sehe, sehe ich nicht Rocky. Bei Demolition Man denke ich nicht an Rocky. Ich denke auch bei Judge Dredd nicht an Rocky. Nein, und er ist auch nicht der Cliffhanger. Nein, das ist auch einfach nicht so. Eben. Aber Arnold Schwarzenegger ist immer Arnold Schwarzenegger. Ja. Ne? Also das ist halt einfach, ist das halt so. Das liegt aber auch an diesen Typen einfach. Ja, ja. Weil wenn man sich die bei vielen Sachen, wenn man, und das spricht jetzt absolut nicht gegen Arnold, er macht das genau so, wie, absolut richtig, wie er das machen soll. Nur wenn man guckt, Stallone zum Beispiel, wenn man sagt, also das ist Rambo, das ist Rocky, ja gut, und bei Arnold, er ist ein Roboter. Ja. Er ist ein Roboter. Und er robotet sich im Grunde genommen durch Kommando und so weiter. Ja, ja, weil da geht keiner hin und macht da irgendwie, ich meine, viele haben gesagt, was das für ein seltsames Szenario sei, dass Arnold in Kommando, dass er dann die Tochter hat und so. Niemand würde in einem Stallone-Film sagen, es ist seltsam, dass Stallone jetzt in einem Film eine Tochter hat oder so. Das ist einfach ganz anderer Typus. Ja. Oder bei Lockup. Ja. Mit seinem Sohn da. Ja, also das ist halt ja, aber wenn Arnold irgendwie, der hat ein kleines Mädchen als Tochter. Also Arnold? Wieso? Ja. Ne? Ja, also ich muss sagen, ich mag beide Filme. Mhm. Der zweite hat natürlich ein ganz großes Element noch. Da haben wir letzte Woche ja auch schon ein bisschen von gesprochen. Ja, man erfährt halt ein bisschen was über die Predators. Richtig. Weil beim ersten, er lacht und dann explodiert hat die Atombombe. Und warum der das gemacht hat, erfährst du eigentlich nicht wirklich. Nein. Beim zweiten Mal besiegt er den Predator, landet in diesem Raumschiff, wo dann eben dieser, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, wo dann auch unter anderem ein Alien-Schädel drin ist. Ja. Aber für mich spielt es trotzdem nicht im selben Universum. Aber das ist halt, es ist für mich einfach nur ein Film-Easter Egg. Was aber eben lustigerweise eine Anspielung auf diese Comics waren, weil soweit ich weiß, wir hatten es, glaube ich, recherchiert, die Comics waren früher. Und dann erscheinen halt ganz, ganz viele Predators und normalerweise denkt man jetzt, wenn man jetzt sagt, oh, um Gottes Willen, Danny Glover, Mike Hannigan, der ist verloren, die machen den jetzt kalt. Nee, gar nicht. Weil dann wird nämlich klar, was das ist. Ne? Das war halt eine ehrenhafte Jagd und so weiter und er hat halt ehrenhaft gewonnen. Ne? Und die sagen halt, geben die dem nicht, glaube ich, irgendwas sogar? Kann er nicht irgendwie den Speer behalten? Irgendwie sowas, ja. Und dann kann er halt das Raumschiff verlassen und wird dann halt vom startenden Raumschiff fast flambiert, aber okay, das ist halt. Ja, aber sie lassen ihn ziehen, genau. Die lassen ihn ziehen. Sie haben gekämpft, er hat gewonnen und das wird von denen anerkannt. Das ist in diesem Krieger-Ritual sozusagen, ist das drin, ehrlich, sozusagen fair gewonnen. Er kriegt, glaube ich, als Trophäe diese Pistole. Ne? Alte Pistole, Raphael Adolini, lese ich gerade, 1715. Was sozusagen in dem Fall, denke ich, verdeutlichen soll. Also die Predators, die schauen immer mal so in gewissen Abständen, schauen die vorbei. Ja. Und dem einen, dem sie das abgenommen haben, war Raphael Andolini von 1715. Okay, warum nicht? Ja, vielleicht ein Vorfahre vom Paten. Ja, man weiß. Weil der heißt ja eigentlich ursprünglich auch Vito Andolini. Mhm, ja. Aha, ja. Predator und der Pate spielt im selben Universum. Wow, wie viele Levels Kevin Bacon können wir jetzt hier gehen? Yeah. Ja. Dann hat es sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr lange gedauert, 20 Jahre, bis dann mal wieder was zu hören war. Also ich habe jetzt die Aliens vs. Predator Filme ausgelassen, weil das hatten wir jetzt in dem Alien schon. Natürlich kamen die dann noch, ne? Aber genau. Bis halt dann der nächste reine Predator-Film kam, dauerte es tatsächlich bis 2010, 20 Jahre später. Mhm, ja, das war sehr, sehr lange. Gut, wir haben halt jetzt nicht diesen Mega-Action-Man, aber das war ja nur, weil der Mega-Action-Man und Super-Muskelpaket keine Zeit hatte. Aber jetzt muss doch ein richtiges Muskelpaket kommen, jetzt muss doch ein richtiges Brett als Hauptdarsteller aber kommen. Aber sowas, ne? Von. Ja, dann nehmen wir doch Adrian Brody. Genau. Also, wenn man im Lexikon unter Spargeltarzan nachguckt, ja, es ist ein bisschen gemein, aber es ist halt. Ich dachte so, euer Ernst? Adam Brody? Ja. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen würde, oh, die Zeit ist vorbei, wir haben die gar nicht mehr. Ne? Also nach dem Motto, ja, genau. Ne? Also ich stelle mir das vor, Adrian Brody, und dann läuft er und am Zaun stehen Jason Statham und The Rock und lachen sich tot, gerade auf dem Weg zu Hobbs and Shaw oder so nach dem Motto. Der Film startet halt sehr, sehr interessant, ne? weil du ich habe den vor kurzem jetzt gesehen und er erwacht im freien Fall. Und du denkst dir so, okay, freier Fall, was ist jetzt los? Ah, hier, ne, das ist der Dschungel aus Teil 1, klar. Ne, wahrscheinlich hier so wie selbes Land und so weiter, aber ganz, ganz viele werden da reingeschmissen und die treffen sich und schießen erstmal aufeinander. Ist so ein Russ. Das sind alles irgendwie sehr, sehr zweifelhafte Charaktere. Der eine ist ein Yakuza, der nächste ist halt von Spetsnaz, dann hast du einen IDF, dann hast du halt einen RUF-Rebellen in Mombasa. Also eigentlich alles Leute, mit denen man eigentlich nicht sympathisieren würde, ja, könnte man so sagen. Ja, also die sind sozusagen alle gewisserweise Experten. Mhm. Ja, es ist alles so ich sage jetzt mal, gut, bei den Rebellen, das ist ein bisschen anderes Thema, aber ich sage jetzt mal, das ist alles Special Forces im weitesten Sinne. Genau. Ne? Die Israelin kommt als Scharfschützin und so weiter. Also Leute, die im Prinzip ihr Leben durch Kampf und Töten verdienen. Ihren Lebensunterhalt verdienen. Also Profis. Alles, das sind Elite-Soldaten. Oder Predators halt. Genau. Das heißt, ne? Wie gesagt, sind alles in ihren jeweiligen Verbänden. Genau. Und wie gesagt, die meisten sind ja Berufssoldaten, sind in ihren Dingen alle Profis, ja. Und ich kannte da eigentlich kaum jemanden, also gut, Adam Brody kannte ich jetzt, ne? Später kommt noch Lawrence Fishburne, Danny Trejo ist auch klar, aber die anderen haben mir überhaupt nichts gesagt. Ja, ist total seltsam, aber Topher Grace, war der nicht irgendwann in dieser 70er Jahre die wilden 70er, ja. Sitcom, also allerdings musste ich da irgendwie zweimal hingucken. Ja. Ja. Da musste ich irgendwie zweimal hingucken. Der Russe ist ein Mixed Martial Arts Kämpfer. Also klar, die haben schon ihre Karriere, aber. Aber er ist jetzt nicht so besetzt, wie man das jetzt, sag ich mal, aus den früheren kannte. Gott, wie spricht man den aus? Mahershalal Hasbaz Ali? Den kannte ich jetzt aus Green Book. Okay. Ne? Oder aus, ich glaube, ist das nicht auch der aus die 4400? Ja, klar, 4400. Den kennt man halt sehr, sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr guter Schauspieler. Ja, wie gesagt, das hat diese zusammengewürfelte Gruppe. Relativ schnell wird halt klar, dann zeigen sie halt den Himmel und sehen, das ist nicht die Erde, wo ihr hier seid. Mhm. Weil die sind halt vollkommen woanders. Ja. Und sehr, sehr interessant eigentlich. Ne? Also die haben sich wohl wirklich auf der ganzen Welt Leute zusammengesucht und betäubt. Und die schmeißen die halt auf diesen Planeten und da werden die halt gejagt. Ja, ist witzig. Also die ganzen Ufologen haben recht. Die Außerirdischen kommen und entführen Menschen auf andere Planeten. Ja, natürlich. Ja. Das ist halt... Ne, ja, und das also Creature Effects gibt es halt auch so, also die stoßen dann auf eine Falle und so weiter. Da gibt es halt eine, im Prinzip letzten Endes läuft darauf hinaus, Leute werden entführt, werden von den Predators gejagt und sehr, sehr cool eigentlich gemacht. Also der Film hat mich eigentlich eher positiv überrascht, weil die Predator-Hunde, die waren sehr, sehr cool gemacht. Das ist also Hunde mit Tentakeln und ja, also Hunde mit Dreadlocks. Also man sieht schon natürlich ganz klar, wie CGI vorangekommen ist, ganz klar. Ist 2010, ne? Genau, also, genau. Das hat schon also ich meine, wenn man jetzt guckt, wir sind da 80er, frühe 90er und jetzt der Sprung nach 2010. Damals haben sie schon einen verdammt guten Job gemacht, weil sie ganz viele Practical Effects drin hatten. Ne? Ja. Und deswegen sieht der auch heute noch sehr, sehr gut aus, die ersten beiden. Ja, ja. Also das Predator-Kostüm selber, auch gerade vom Gesicht her, sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ja. Ja. Auch gar nicht mal so sehr angelehnt an was anderes, also sah wirklich sehr, sehr neu aus für die Zeit. Ja. Also sie haben halt einen mäßig guten Job gemacht, aus Adrien Brody den Badass-Typen zu machen. Das ist halt auch alles so Dog-Eat-Dog und dann kommt dann irgendwann Lawrence Fishburne als der Typ, der alle überlebt hat und so weiter. Und es ist halt sehr, sehr wild, Also da muss ich sagen, den Auftritt fand ich cool. Es war witzig, aber es sind halt, also irgendwie... Es werden halt so alle möglichen Tropes, die man sich halt so zusammen, werden halt abgearbeitet. Das ist das Herrliche. Und das Ganze auch, wie gesagt, schön runterkomprimiert, irgendwie auch wieder in irgendwie nicht mal 2 Stunden bist du, glaube ich, auch schon wieder durch oder so. Total. Also, Also macht Spaß. Macht Spaß. Na? Macht Spaß. Und eigentlich gibt es kein wirkliches Happy End. Das Happy End ist halt das... der Mann, also wieder ein Mann und eine Frau wie bei Predator 1 überleben. Mhm. Sie sind aber immer noch auf diesem Planeten, da werden die auch nicht wegkommen. Mhm. Und geht es ihnen zumindest besser als den Rebellen in Rogue One. Ja, es startet halt damit, dass weitere Fallschirme vom Himmel fallen. Es geht halt bunt gewürfelt jetzt weiter. Genau, guck mal, wenn man nach jedem Sequel irgendwie über 2 überleben lässt, dann kann man irgendwann einen Film machen mit den ganzen Überlebenden. Ja, wobei die Überlebenden, die sind ja quasi jetzt automatisch für die nächste Runde gebucht. Ne? Genau. Hm. Ach, hier, wo ich gerade Wärmesicht von Predator lese, das war ja dieser Gag bei Predator 2. Mhm. Die haben sich ja mit ihren Hitzeabsorbierungsdingern so drauf verlassen, der sieht uns nicht. Mhm. Und dann schaltet der einfach seinen Sichtmodus um und kann sie dann doch wieder sehen. Ne? Also, ja. Hm. Das hatte ich mich auch vorher gefragt. So ist dieses, weil im ersten Teil kommt es halt so rüber, dass es nichts Technisches ist, sondern dass es einfach die Art und Weise ist, wie er sieht. Ja. Aber es scheint wohl wirklich nur so ein Sichtmodus zu sein. Ja, ich meine, das Interessante da war einfach, weil es unheimlich viele Szenen gab im ersten Teil. Aus der Teil, Sicht von ihm. Eben aus der Perspektive. Hm. Ne? Und man nimmt das heute auch, denke ich, durch... auf viele Games oder so, man nimmt das so hin, diese Point-of-View-Geschichte, das kannte man so nicht. Hm. Ne? Also dieses Umschalten auf die jeweilige Sicht, man hat das teilweise bei Robocop zum Beispiel, das aus dem Display von Robocop, dass man da was sieht. Das war aber so eine Sache, die war damals noch nicht so, sag ich mal, in Anführungszeichen verbraucht. Stimmt. Oder diese rote Sicht vom Terminator. Genau, die war aus der damaligen Sicht, das war noch nicht so verbraucht, wie das jetzt vielleicht heute der Fall, wo sie sagt, ja, ist ja klar, dann macht ihr jetzt so einen Effekt, weil, und habt ihr da Filter drüber gelegt und gut war. Hm. Das kannte man so nicht und das war ja auch noch sehr, sehr aufwendig in der damaligen Zeit. Und es ist auch nicht, also es ist wirklich ein Sequel, weil nämlich Dutch erwähnt wird. Ja. Ne, weil die Frau kann sich da wohl dran erinnern. Ja. Oder die erzählt hat, was es gewesen ist. Sie erzählt auch Adrien Brody, dass sich Dutch halt eben mit diesem Schlamm, und das benutzt er dann, und so besiegen sie dann auch letzten Endes den Predator. Ja. Sehr witzig. Ja. Ne? Ja. Also das ist tatsächlich so, dass diese Figur, auch wenn sie nie wieder aufgetaucht ist, also aktiv, aber sie wird ganz, ganz oft genannt oder sie wird irgendwo untergebracht. Ja. Also wenn man guckt, zum Beispiel in dieser langen Phase zwischen den Predator-Filmen, ist ja in anderen Bereichen eine ganze Menge gemacht worden. Ich sag mal, Predator-Comic zum Beispiel. Ja. Die ganze Romanserie. Und wenn man guckt, ja, das ist immer wieder untergebracht worden, dass ich kann mich zum Beispiel entsinnen, dass es gibt einen mehrteiligen Comic. Ist, ich meine, Predator, den haben sie gegen alle möglichen gehetzt. Ja, ja, klar. Unter anderem gegen Judge Dredd. Batman, Superman, Judge Dredd, ja, so. Aliens. Genau. Und es gibt also diese eine Story mit Predator versus Judge Dredd oder Judge Dredd versus Predator, wo dann gesagt wird, ja, also eine von diesen Judges, das ist dann, das ist eine Nachfahren von Dutch. Ja, also irgendwo, dass das immer irgendwo unterkommt. Wobei das halt nicht in diesem Kanon drin ist, ne? Sondern also im Filmkanon ist es tatsächlich wohl so. Ja. Aber achso, was wir auch noch nicht haben, wir haben hier eine Predator-Evolution wieder, weil eigentlich ist ja Predator 3, wenn man so will. Und es gibt halt zwei Fraktionen von Predator. Es gibt halt diese größeren Berserker, die halt gegen die kleineren, quasi uns bekannten normalen Predator kämpfen. Ja. Hat man so ein bisschen erweitert dadurch? Ja, so ganz durchgestiegen bin ich da nicht. Der Film ist auch, also er ist nicht total niedergemacht worden, er ist aber auch nicht besonders gut angekommen. Ja, das Interessante ist einfach, dass er, wenn man sich das anschaut, er kam, war irgendwie da, ein paar haben ihn geguckt, viele irgendwie dann doch nicht. Und dann war er weg und ja, okay. Na, also dann kamen halt eben Sequel-Gedanken. Das ist dann auch wirklich angekündigt worden. Ja. Da ist aber nichts draus geworden. Ja. Bist du dann halt eben. Ja. Ja, weil das war eben, wie gesagt, so zu Anfang, wir machen da Predator und so weiter. Aber es ist irgendwie nicht so hängen geblieben, wie man das sich vielleicht jetzt gewünscht hätte. Ja, also dieses direkt, der war jetzt so cool, wir müssen direkt, ich meine, man hat direkt wieder gedacht, man macht was, aber ja. Er ist okay. Ja, er ist okay. Ich denke, was ihn, und das gilt für viele dieser Sachen, es gibt so ein paar Sachen, die sind, wie man heutzutage so schön sagt, die sind dann ikonisch, ja, die sind, sag ich mal, prägend. Ja. Und das andere ist ein Film. Ja. Ja, das ist dann ein Film. Ja, also T1, Terminator 2, das andere sind Terminator-Filme. Und das ist eine Terminator-Serie. Aber das, was hängen bleibt, Terminator, T2. Ja. Ja, Aliens, das andere sind Alien-Filme. Jetzt hier bei Predator, da kenne ich viele, die wissen nicht mal, dass es Predator 2 gibt. Ja. Ja. Das ist halt irgendwie, für die gibt es nur den ersten Predator und die Aliens vs. Predator-Filme. Ja, weil klar. Wobei ich da auch sogar vergessen habe, teilweise, dass es einen zweiten AVP gab, also Aliens vs. Predator. Ne? Also EVP 2, ja? Ja. Es gäbe viele, die... The Dark Movie. Also manche wissen vielleicht, dass es EVP gibt. Ja. Ja? Manche haben nicht mal EVP gesehen, die haben EVP-Figuren. Ja. Ja, weil sie das Zeug gesammelt haben, aber nicht mal EVP gesehen. Aber, aber es gab noch EVP 2, ja, wirklich? Ja. Wo war ich da? Ach ja, da habe ich gerade was ganz anderes geguckt. Ja. Ja, also wie gesagt, und da war es eigentlich vorbei, ne? Ja, eigentlich ja. Man hat quasi einen Relaunch gemacht, der auch in derselben... Also es war nicht vorbei, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also es ist auch jetzt noch nicht vorbei, ne? Also, vorbei ist, ne, wie Tom Cruise zu sagen pflegt, ne? Ist dann vorbei, wenn wir sagen, dass es vorbei ist. Genau, it's over. When we und die, it's und die over. Mickey Mouse, der mittlerweile 20th Century Fox gehört, die sagt nie vorbei. Ja. Ja, also Predator Upgrade. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den zwar gesehen, ich fand den, hat nicht wehgetan, aber wirklich besonders großen Spaß hatte ich jetzt an dem Film eigentlich jetzt dann doch nicht, muss ich ehrlich sagen, und ich kann mich kaum noch dran erinnern, worum es in dem Film eigentlich ging. Und das ist eigentlich für so einen Film traurig. Ja, also ich sag mal so, das Problem war, glaube ich, auch der kam und so richtig... Er hatte eigentlich keinen Mensch mehr Bock drauf. Das wieso? Ja. Ja. Ja, wir haben bei den Predators... Also, ich muss tatsächlich sagen, den Predators, den habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen. Also den 2010er. Also, nie Bock drauf gehabt. Ne? Und das ist halt, Ja, also ich sag mal so, der er heißt zwar Upgrade, ja, die Frage ist nur, wenn man sich mal wirklich den Film selber anschaut, wo ist eigentlich das Upgrade hier? Ja. Ganz ehrlich, wo ist das Upgrade? Ja, also du kannst, das, also für mich wirkt dieser Film, wie gesagt, ich bin nicht im Kino gewesen, weil ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, das ist ein Film, den musst du im Kino gucken. Ja. Für mich sieht das irgendwie aber so ein bisschen aus, als wenn du, ja, wie gesagt, er heißt Upgrade, aber irgendwie, was macht er jetzt besser? Ja, ja, er versucht also es halt, das Ganze auf eine... Er hat einen fancy Titel jetzt. Ja, er versucht auf eine neue Ebene zu bringen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich hab gerade echt... Das ist mir gerade ein bisschen peinlich. Ich habe zwar eben gesagt, ja, ich habe den gesehen. Ja, ich habe den auch gesehen. Aber genau. Totales Alzheimer, genau, was den Film angeht. Genau, dieser Superstreifen mit Quinn McKenna in der Hauptrolle, wo uns hier direkt drei Filme einfallen, in denen der auch mitgespielt hat. Nein, Quinn McKenna heißt die Rolle. Der heißt Boyd Holbrook. Ja gut, aber das kommt doch fast auf selber, oder? Also da kenne ich eigentlich aus dem ganzen Cast, kenne ich Jack Busey, den du auch wunderbar ansiehst, dass es der Sohn von Gary Busey ist. Und Olivia Munn. Das sind so die einzigen, die ich kenne aus dem ganzen Cast. Ich kenne weder den Regisseur. Ja. Es tut mir jetzt irgendwie leid für den Film, aber irgendwie... Dass du keine Filme mit Shane Black kennst? Nee. Von Shane Black. Ja, ja. Was hat er denn gemacht? Warte mal. Okay, er hat als Schauspieler in Predator 1 mitgespielt. Mhm. Robocop 3 mitgespielt. Es gibt keinen Robocop 3. Als Regisseur Iron Man 3. Ja. The Nice Guys nicht gesehen. Kiss Kiss Bang Bang. Also ich kann... Wobei Kiss Kiss Bang Bang ist halt für mich die Inhaltsangabe von einem Pornofilm. Aber das ist halt ein anderes... Ja, also sagen wir so, ich kannte ihn bis dahin eigentlich mehr als Drehbuchautor. Ah, okay. Weil die Lethal Weapon Dinger von ihm unter anderem sind einer der für mich persönlich unterbewertetsten Filme aller Zeiten, den ich richtig stark finde, Last Boy Scout. Ja, ich find's halt witzig, dass du musst unbedingt gewinnen. Ja, der geht aufs Footballspiel und zieht eine Knarre und schießt halt den Typ. Ja, aber wie gesagt, also das muss ich wirklich sagen, Last Boy Scout, ich mag das Ding. Okay. Ich mag das Ding. Ja. Also ist mir jetzt gerade peinlich. Ich kann über Predator Upgrade, ich weiß, da war irgendwas und es hat Sequel-Baiting betrieben, aber ich muss gerade ganz, ganz ehrlich, ihr könnt mich jetzt gerne haten dafür. Ich weiß nicht mehr, worum es in dem Film ging. Ja. Es tut mir leid. Ja. Ja. Das ist halt jetzt, lange peinliche Stille. Aber ja, da macht er eine Geekplätzchen-Folge über einen Film und kann sich nicht mehr erinnern, worum es in dem Film geht. Was allerdings ziemlich viel über diesen Film sagt. Ja, leider. Ja, also das müssen wir auch mal sagen, weil wir können uns da teilweise an viele Sachen erinnern, aber wenn wir uns so gar nicht dran erinnern können, also wie gesagt... Ja, die haben da irgendwie eine Predator-Rüstung gebastelt am Ende, irgendwie so... Es gibt irgendwie einen Anzug, der Predator-Technologie kann. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was man jetzt eigentlich wollte, ob man es jetzt nur darum ging, einfach irgendwie diesen Begriff einfach wieder in die Runde zu schmeißen, nach dem Motto, komm, wir machen doch auch die ganze Zeit irgendwie, ich sag mal, für mich ist so wie Prometheus oder Alien Covenant, das sind so Filme so, wir machen was mit Alien und wir machen was mit Predator. Ja. Ja, so nach dem Motto, irgendwie müssen wir doch komm, irgendwie, was machen wir jetzt? Ja, man kann es nicht ruhen lassen, teilweise hat man so den Eindruck. Ja. Also ich persönlich finde jetzt so dieser Mega-Hass, der von manchen Fans halt ist, wenn ein Film rauskam und der ist scheiße, der macht ja dem alten Film nichts kaputt. Ne? Also wenn mir die neuen Filme aus einer Reihe nicht gefallen, ich kann diese Argumentation meistens nicht nachvollziehen, also eigentlich nie nachvollziehen. Ja, der hat jetzt alles, der hat für mich jetzt das Predator-Franchise ruiniert. J.J. Abrams hat nicht deine Kindheitserinnerungen zerstört. Nein. Und George Lucas hat auch meine Kindheit nicht vergewaltigt, wie sie es halt früher immer gesagt haben. Ich wollte sagen, was stimmt mit deinen Kindheitserinnerungen nicht, wenn... Das ist ein Film, das bekannt... Nein, also maximal wird der Film von mir einfach ignoriert. Also es gibt auch bei Star Wars Sachen, die ich einfach nicht mag. Ja. Der Punkt ist einfach, wenn man Predator mag, dann ist das super. Mhm. Und wenn man sagt, 1 und 2 sind die besten Filme aller Zeiten, dann ist das so. Dann würde auch Predator 15 nichts daran ändern. Ja? Also, wie gesagt, hier in dem Falle, man macht da was und man schaut mal so ein bisschen nach dem Motto, können wir da was machen und vielleicht kommt es ja doch irgendwie an und so weiter und so weiter. Man testet da mal so ein bisschen, man fühlt da mal so ein bisschen vor. Hier hat man vorgefühlt, irgendwie, es hat niemanden interessiert. Ja, wobei, wir kennen doch Hollywood. Es wird jetzt ein paar Jahre vergehen, ne, und dann werden sie es wieder versuchen. Natürlich. Oder glaubst du, dass wir den letzten Terminator-Film gesehen haben? Nee. Im Leben nicht. Also mit Schwarzenegger glaube ich nicht mehr dran, aber lass 10 Jahre, 15 Jahre vergehen, dann werden sie wieder ein Remake machen oder sonst irgendwas machen. Also das sind halt einfach Franchises, die sind halt zu wertvoll, als dass sie auf Dauer liegen gelassen werden. Das passiert also, einfach. Ja, also solange sich die Mentalität in Hollywood nicht ändert. Nicht grundlegend ändert, ja. Also ich sag mal so, es hat immer Phasen gegeben, da war man ein bisschen innovativer und da war man ein bisschen experimentierfreudiger. Ja. Das ist nicht die Phase, in der wir jetzt sind. Nein. Also solange es den Entscheidern eher eine sicherere Bank ist, zu sagen, wir machen nochmal Predator, nochmal Alien, nochmal irgendwas, ja, als zu sagen, hör mal zu, ich habe hier eine neue Idee, ist nur ein gewisses Risiko, weil, so lange wird es das immer wieder geben. Wobei natürlich die Sache ist, so gut im Voraussehen kannst du halt auch nicht sein, weil wenn ich jetzt ins Jahr 2000 zurückgehe oder sagen wir mal 1995, und ich sage dir, dass im Jahr 2021, dass wir da mittlerweile schon den 24. Marvel-Comic-Film haben und das eigentlich so ziemlich das erfolgreichste Franchise mittlerweile ist überhaupt, das wird mir eigentlich keiner glauben. So mit Comicfilm, du bist ja bescheuert. Ne? Weil dann haben sie wahrscheinlich gerade, war es 95, Batman v Robin gesehen und so weiter, können sich wahrscheinlich noch an irgendwelche alten Spider-Man-Filme aus den 70ern erinnern und denken sich, nee Leute, das ist, da kannst du keinen Blumentopf mit verdienen. Richtig. So schnell kann sich alles ändern. So schnell kann sich alles ändern. Auf der anderen Seite hängt natürlich davon ab, mit wem man redet. Weil wenn du jetzt 1995 da mit jemandem unterhältst, sagst du mal, Batman 89. Oh ja. Hm. Also wenn wir sowas nochmal hinkriegen wie Batman 89, nee, natürlich. Dann sind wir voll im Geschäft. Das ist ja der Grund, warum es dann irgendwann also, geklappt hat. Es wird halt so lange, bis es wahrscheinlich irgendwann... Ja. Aber klar, es gibt immer so ein paar Sachen, die sind nicht so absehbar. Hm. Ja, auf der anderen Seite gibt es eine ganz, ganz große Konstanz eben drin. Ja. Ich meine, wir sprechen immer noch über Fast and the Furious. Teil 9. Ja. Ist das jetzt der letzte gewesen? Ich weiß es gar nicht. Das auf jeden Fall, ich meine... Ja, also... Ne? Also das, The Final Saw, also der letzte Saw-Film, ist glaube ich schon 2 Filme her. Mhm. Oder wie war das? Also auf jeden Fall, ich meine, wer hätte bei Fast and the Furious 1 gesagt... Dann wären mal 9 Filme und später werden die da richtig mit... Genau. Von Haus zu Haus springen und so weiter. Genau, ne? Also vieles ist nicht absehbar, aber man sieht... Also ich muss halt sagen, man kann aber mit Fast and the Furious ganz, ganz viel Spaß haben. Ja. Man muss nur irgendwann aufhören, und das habe ich halt getan, die Filme ernst zu nehmen. Ja. Also in Teil 1 habe ich schon halt aufgehört, aber da war es halt noch irgendwo Rennsport. Mhm. Ja. Aber das war spätestens mit, glaube ich, Teil 2 oder so, war das vorbei mit dem Rennsport. Es ist halt einfach eine Marke, unter deren Deckel man alles Mögliche machen kann. Ganz so ist der Predator eben nicht. Nee, leider nicht. Aber also leider, Gott sei Dank. Genau. Ne? Also dafür ist er dann zu spezifisch. Mhm. Wir warten es einfach mal ab. Und schau mal, was uns da serviert wird. Ah, uns werden nächste Woche wieder neue Geek-Plätzchen serviert. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Oh ja. Zwischenzeitlich sind wir erhältlich per RSS auf Spotify, Apple Deezer, Google Podcast. Kommentare, Likes, Anregungen. Könnt ihr uns auch bei YouTube hinterlassen. Richtig, Geek-Plätzchen YouTube-Kanal. Genau, wir freuen uns über Kommentare. Ja, immer. Wirklich, immer. Und jederzeit. Was bleibt noch zu sagen? Wir versuchen jetzt den Hubschrauber zu erreichen. Get to the chopper, Watchman. Alles klar, so. Bis nächste Woche wünschen euch der Watchman. Und der Somaniac. Ciao. Tschüss. Steakplätzchen.